Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 632 auf Biegen und Brechen. Ja, das Drama geht weiter. Ja, ich gebe euch ja immer am Anfang hier so ein kleines Update über das OnePlus Nord 2, Nord 2. Immer noch kein Android 12 und sehr interessant, ja, komme ich am Schluss der Sendung auf jeden Fall nochmal ausführlich dazu. Android 13 ist offiziell erschienen, ja, zwar noch früher als die Gerüchte besagt hatten, tatsächlich ist draußen offiziell, was es da für Probleme gab und was es für Features gibt und so weiter. Es wird alles, wie gesagt, am Ende der Sendung als letztes behandelt. Ja, Wahnsinn. Ha, ja, das Beste immer zum Schluss, ne? Aber bei dem OnePlus Nord 2, tja, da sieht es so aus, dass es immer noch kein Android 12 Update gab. Ich weiß nicht, wie frustrierend, ob ich das vermitteln kann, wie frustrierend das überhaupt ist. Ja, also, wisst ihr, wenn das Gerät jetzt 2 Jahre alt wäre, würde ich ja nichts sagen. Ja, ist man ja schon gewohnt, dass man beim Android-Gerät nach 2 Jahren auf dem Abstellgleis ist. Ja? Aber dieses Gerät ist relativ neu gewesen. Es ist ja die Pac-Man Edition, die kam erst 2 Wochen, bevor ich sie gekauft habe, raus. Und es war im, ich meine, es wäre im März gewesen. Ich weiß nicht, ich kann mir das irgendwie nicht so richtig merken, weil ich versuche das wohl zu verdrängen im Kopf, dass ich das überhaupt jemals gekauft habe. Es war wirklich eine schlechte Entscheidung, wobei ich das Telefon wirklich so schön finde und mit dieser Pac-Man, mit dem Pac-Man-Theme hätte das können das bei mir das absolute Kult-Phone werden. Aber naja, wenn man seine tollen Lizenzgeräten so behandelt, also wenn ich jetzt der Lizenzgeber wäre, würde ich mit OnePlus mal ernsthaftes Wort sprechen, ja, was das denn soll, hier Pac-Man so in Verruf zu bringen. Ne? Also das ist wirklich schlimm. Ich kann es jetzt gar nicht genau auswendig sehen. Ich glaube, es war März oder April. Ich habe jetzt probiert, hier mal zu schauen in meinem Planer. Ich gucke mal noch einen anderen Planer, ja. Und ich kann euch ja derzeit noch ein bisschen was über den Frust sagen, der da sich aufgestaut hat. Dass das Update dann eben, ist ja jetzt egal. Ich lasse es einfach mal, ich weiß nicht genau, ob es im März war, es kann auch schon Anfang des Jahres gewesen sein. Wie gesagt, ich versuche es im Kopf zu verdrängen, aber dann kam ja das Android 12 Update in Indien raus, das war ein totales Desaster. Also erst wurde eine falsche Beta-Version ausgeliefert, dann gab es nach wie vor immer wieder Probleme und Indien ist jetzt offenbar so die Teststation gewesen. Von da sind einige Leute auch ganz froh, dass das Android 12 Update bei uns noch nicht gekommen ist. Aber Leute, das kann alles nicht wahr sein. Also wenn die Firma vollkommen die Kontrolle verloren hat über ihre Geräte und genau so sieht es aus, was ich auch schon befürchtet habe, durch die Vielzahl von Geräten, dann haben wir ein riesengroßes Problem als Benutzer. Denn dann ist das Vertrauen komplett zerstört in eine Firma wie OnePlus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Fazit, die Übernahme von, also die direkte Übernahme von Oppo, von OnePlus, hat dieser Marke nicht gut getan, sondern hat diese Marke zerstört. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ich bin so traurig, dass hier die Geräte, zumindest die noch gut waren, wie eben zum Beispiel das Nord 2, so massiv fallen gelassen werden jetzt. Da hilft es auch nichts, dass im Internet jetzt offenbar Mail-Konversation aufgetaucht ist zwischen einem User und der Firmenzentrale der Deutschen von OnePlus. Ich meine, gut, was ist eine Mail-Konversation wert? Eigentlich nicht viel, ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber dort hat irgendjemand dort versichert, dass das Update Ende des Monats oder Ende August noch kommen wird. Auf Android 12. Mal schauen. Ich bin der Meinung, dass glaube ich, erst, wenn es tatsächlich passiert. Aber egal, wenn das jetzt rauskommt, das ist nichts mehr wert. Ja, also das muss ich auch sagen. Und weil eben jetzt Android 13 draußen ist. Also das bedeutet, ich verlange jetzt kein Android 12 Update. Ich verlange ein Android 13 Update Ende August. Ganz einfach. Und nicht weniger. Ja, jetzt Android 12 rauszubringen, ist meiner Meinung nach eine Frechheit, wie es im Buche steht. Das ist ein unglaublicher Affront gegen die Nutzer und gegen das Versprechen, hier die Update-Politik im Auge zu behalten. Ja, man hat gesagt, 3 Jahre Updates, Sicherheitsupdates, 2 Jahre OS-Updates, das ist das Minimum, meiner Meinung nach, was zu vertreten ist. Und jetzt sieht das danach aus, als ob das reine Fantasie ist. Ich sehe hier nicht, wie das so weitergehen soll. Außerdem gibt es die Sicherheitsupdates nicht jeden Monat, sondern offenbar in einem anderen Rhythmus. Ich weiß nicht, ob das jetzt zweimonatlich oder dreimonatlich ist. Auch das habe ich gemerkt. Und auch das ist nicht akzeptabel. Die Sicherheitsupdates werden immer wichtiger. Das sieht man bei vielen Sachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Google nicht schon so viel vorgearbeitet hätte und viele Sachen jetzt über den Play Store updaten könnte, dann wäre das Gerät mit diesem Sicherheitsupdate-Turnus per se nicht mehr sicher. Jetzt geht es gerade noch so, weil wenigstens die Google Apps, also quasi das Betriebssystem, so weit gehärtet ist durch die Updates in Google Play Store, dass es gerade noch so akzeptabel ist, ja, 2 oder 3 Monate auf ein Sicherheitsupdate zu warten. Teilweise Sachen, die als critical eingestuft sind, meiner Meinung nach unglaublich. Ja. Aber ich rede ja von den OS-Updates und jetzt Android 12 zu bringen, wenn Android 13 jetzt released wurde von Google, ich bin außer mir vor Zorn, ich bin außer mir vor Enttäuschung und sowas kann einfach nicht wahr sein. Ja. Und es tut mir so leid um das schöne Gerät, um diese schöne Pac-Man Edition. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn das Android 12 Update kommt, die werden's verbocken. Und dann wird das Pac-Man-Theming verschwinden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wenn das klappt, bin ich schon mal froh. Ja, aber es kann trotzdem nicht beschwichtigen, dass ich jetzt ein Android 13 Update möchte. Ja, jetzt möchte ich ein Android 13 Update und kein Android 12 Update mehr. Android 12 ist das Betriebssystem, das nicht mehr aktuell ist. Ab oder seit 6 Tagen. Ja, kurz nämlich nach dem Netcast letzter Woche wurde das offiziell, seit 6 Tagen ist Android 12 das alte Betriebssystem und Android 13 ist die aktuelle Version. Okay, so sieht's aus. Nun denn, ich mache erstmal weiter. OnePlus hat ja auch noch in einem anderen Gebiet Probleme gezeigt. Jerry-rig everything, ja, schnappt sich ja alle möglichen Phones und testet die auf Robustheit. Keine Ahnung, warum er das bei diesem, wie heißt es nochmal, Nothing Phone One noch nicht getan hat. Da hat er sich offenbar noch ein bisschen zurückgehalten. Das ist auch sehr bedenklich natürlich, aber auf jeden Fall bei dem OnePlus hat er sich nicht zurückgehalten, hat es tatsächlich hier gemacht. Mit Folgen beim OnePlus 10 Pro. Das war das Gerät, das einfach so in der Mitte durchgebrochen ist und fertig war das. Ja. Nicht gut. Aber naja, okay, was will man machen? OnePlus hätte eigentlich das Video durchaus zum Anlass nehmen können, vielleicht die Struktur etwas zu verstärken. Und naja, jetzt kam ja das OnePlus 10T raus nach dem 10 Pro. Und da war eben die Hoffnung, dass das robuster ist. Ich sag mal, schaut's euch mal an. Es ist robuster als das 10 Pro, aber bricht immer noch relativ leicht in der Mitte durch oder am Kameraelement durch. Also, naja, schaut's euch mal an. Es ist frappierend. Ich denke, es ist auch klar, wieso der ganze Rahmen ist nur Plastik. Plastik. Und ich muss da erwarten, ne? Zu dünn, dann auch noch Plastik, kein geeignetes Material für diese Materialstärke. Und wie auch beim 10 Pro an der Kamera ist die Schwachstelle, bricht durch in die falsche Richtung gebogen, bricht es durch wie nix. Und tja, das war's denn. Am besten, ne, das Display immer nach außen machen, wenn ihr das hinten in die Hosentasche steckt. Ja, immer nach außen, in diese Richtung bricht es dann nicht so ganz leicht, aber wenn ihr das Display Richtung eurem Gesäß reinsteckt, setzt euch am besten nicht hin. Sonst braucht ihr ein neues Gerät. Oder ihr kauft euch sowieso ein anderes Gerät, denn also ich bin mit OnePlus fertig. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, ein OnePlus 10T auch nur in Erwägung zu ziehen. Von daher, ja. Okay, gut. Wenn ihr sagt, ja, ich spiele gerne mit dem Feuer, Updates sind nicht ganz so wichtig. Ja. Wobei, nein, bei den teuren Geräten, ja, bei den Flaggschiff-Geräten, da scheint es ja auch kein großes Problem zu geben, ne? Mit den Updates, da fluppt es ja, aber ne, wenn ihr natürlich nur so Kleinviehs seid, ne, so mit dem Billigstreck, ne, dann habt ihr halt Pech gehabt, ne? Naja. Gut, ja, wie gesagt, Jailbreak Everything, immer wieder faszinierend. Allerdings, das Nothing Phone hat er jetzt noch nicht, hat zwar einen Teardown gemacht und hat die LEDs gezählt, aber so ein Durability-Test und Stabilität und so hat er nicht gemacht. Ja, will er wohl noch ein bisschen warten, ne? Will ja die Marke nicht gleich kaputt machen am Anfang. Ich bin aber mal gespannt, was da passiert. Wenn das dann irgendwann mal testet, naja, mal gucken. Ja, das hat Verantwortung, ne? So sieht es aus. Internationale Seiten nehmen ja seine Durability-Tests immer wieder und naja, für die OnePlus sieht es momentan nicht so gut aus. Das Galaxy S23 Ultra, das ist ein Gerät, das jetzt natürlich wieder stärker in den Fokus rückt, dass immer mehr Details jetzt auf den Markt kommt, zum Beispiel was die Kamera betrifft. Und jetzt ist hier bestätigt worden, dass es eine 200-Megapixel-Kamera hat. Und angeblich soll dieses Gerät aus dem iPhone 14, ja, was weiß ich, Hackfleisch machen, ne? Denn so viel besser soll die Kamera sein vom Samsung. Und ehrlich gesagt, das würde ich Samsung auch zutrauen. Das S23 Ultra wäre natürlich ein schönes Gerät. Ich muss ja jetzt schon wieder anfangen nachzudenken, was für ein Gerät ich nächstes Jahr hole nach diesem OnePlus-Desaster. Das ist ja eigentlich 3 Jahre, wollte ich das aus Umweltschutzgründen, wollte ich das 3 Jahre benutzen, also so lange, wie es Sicherheitsupdates gibt. Aber das war ja dann durch diese Probleme bei OnePlus und Update-Chaos. Und Modellchaos ist es also vollkommen utopisch. Das ist ein Sicherheitsrisiko und ich habe null Vertrauen mehr. Also das ist unmöglich. Deswegen gucke ich natürlich jetzt zum Beispiel so auch bei Samsung. Ja. Überlegung habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Entweder Billigheimer aus China. Ja, da komme ich jetzt auch gleich noch zu einem Anwärter. Der ist natürlich fantastisch. Die kosten wenig Geld. Nur da ist eben auch nicht mit mehr Updates zu rechnen als beim OnePlus Nord 2, ja. Nur, dass die eben auch noch eine Ecke günstiger sind. Ja, nicht, dass es jetzt besonders teuer war, das Nord 2, aber auch jetzt nicht so besonders günstig. Und von daher, ja, kriegt man schon ja, fast nochmal ein neues Handy für das Geld, ja. Was eben so ein Billigheimer aus China kostet. Bei manchen Geräten würde man sogar 3 Stück davon bekommen für den Preis vom Nord 2, aber okay, lassen wir das. Oder ob man eben dann tatsächlich mehr investieren soll und dann ein Gerät nimmt, das auch wissentlich update-freundlich ist. Bisher hat Samsung sich da übertroffen, was ich übrigens auch nochmal unterstreichen möchte, wie gut die Updates momentan aussehen bei Samsung. Unter anderem auch wurden jetzt die Galaxy S5 Neo und die Galaxy S7 Reihe sowie das Galaxy Note 8 mit einem Update versehen. Ihr habt richtig gehört. Das ist nicht schlecht. Ja? 7 Jahre alte Geräte bekommen noch ein Update von Sony, da kann man, Entschuldigung, von Samsung, da kann man nur Beifall klatschen. Es geht da um GPS-Fix. Ja? Und das ist ja super. Ja? Und meiner Meinung nach zeigt es, dass hier bei Samsung die Geräte nicht komplett alleine gelassen werden. Außerdem haben die ja eine gute Update-Politik, zumindest bei den Flaggschiff-Modellen. Das muss man natürlich auch sagen. Die billigen sind normalerweise davon nicht berührt. Ja, die haben eine ganz andere Update-Policy. Ist tatsächlich so. Also es wird da tatsächlich eine Mehrklassengesellschaft gemacht. Ja, allerdings wird es von vornherein schon gesagt, bei den Flaggschiff-Modellen, es gibt es versprochen, 4 Android-Updates. 4 Android-Updates. Ja. Und 5 Jahre Security-Updates. Das ist doch mal super. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Gerät kaufen würdet, also ich nehme mal jetzt einfach dieses S23 Ultra, ja? Ja, wenn ihr das dann kauft, mit Android 13, ja, dann bekommt ihr garantiert ja, auch Android 17. Ja, ihr bekommt Android. Das ist unglaublich. Das ist faszinierend. Wahnsinn. Irre, oder? Das ist mal was. Und deswegen ist natürlich die Überlegung, ob man S23 Ultra zu dem Ultra-Preis, ultra-teuren Preis, dann kaufen soll. Ja, das müsste man sich dann mal ausrechnen. Also 4 Android-Updates. Das heißt, es wäre ungefähr so viel wie bei den China-Geräten, Uliphone, Ukitel und so weiter, davon gehe ich aus, dass es kein Update gibt auf ein neues System, sondern allenfalls ein paar Sicherheitsupdates. Das heißt, da müsste man sich dann 4 Geräte dafür kaufen. Da wird es schon eng. Also hier zum Beispiel bei dem, das ich jetzt gleich vorstellen werde, das Xiaomi. Das kostet im regulären Preis 399, also 400 Euro. Ja. Das wären dann 1600 Euro bei 4 Geräten. Ja. Wenn man Glück hat und es kommt ein Update, wenn es dann zwischendrin bei irgendeinem Modell erbarmen die sich mal und bringen ein OS-Update. Ja. Dann wären es immerhin noch 3 Geräte, also 1200 Euro. So. Und dann muss man sich überlegen, ist es da dann unter Umständen möglich, diese magische, also meine magische Grenze von 999 Euro zu überschreiten, wenn sichergestellt wird, dass man 4 Updates bekommt und 5 Jahre Sicherheitsupdates. Das heißt, man kann das Gerät 5 Jahre lang nutzen. Ja? Das wäre vielleicht was. Ne? Voraussetzung ist natürlich, dass ich die Bloatware so lange aushalte von Samsung. Das wird wirklich ein harter Test. Hoffentlich schaffe ich das dann. Aber ich weiß, wie gesagt, ich weiß das auch noch nicht. Das ist jetzt nur eine rein theoretische Überlegung. Die 200-Megapixel-Kamera ist sicherlich jetzt bei mir jetzt nicht unbedingt das ausschlaggebende Kriterium. Hört sich aber schon mal gut an. Aber mir wären da eher die Preis, das Preis-Leistungs-Verhältnis und natürlich die RAM-Ausstattung wichtig und natürlich was für ein Prozessor da eingebaut ist. Das wäre sehr viel wichtiger als jetzt hier die 200-Megapixel-Kamera. Also auch da natürlich warten. Das Telefon, das zu dem ich jetzt komme, das fällt eben in diese Kategorie günstig, ja, ausreichend gut, ja, ausreichend gut. Also das haut jetzt nicht alles weg oder so und es ist kein Flaggschiff-Gerät, aber es ist ein Gerät, wo ich sage, ja, für den Preis kann ich das akzeptieren, ja. Und das ist das Doogee S89 Pro. Das ist jetzt offiziell auf den Markt gekommen. Also diese Doogee S89 Serie. Es gibt ja mehrere und da gibt es eben auch dieses Pro-Modell. Jetzt müssen wir mal schauen. Beim S89 Pro, ja, das gibt es mit 8 GB RAM. 256 GB Storage, sagenhafte 12.000 mAh Batterie, also das ist der absolute Hammer. Natürlich kommt es dann mit entsprechender Größe, das Teil ist auch ein Outdoor-Handy, ist entsprechend von der Bauform her rundherum geschützt, IP68, IP69K und Miel-Standard 810H, das heißt, ja, Geocaching fest. Helio P90 Prozessor, das ist vielleicht das einzige bei diesem Gerät, wo ich sage, okay, das ist schade, das hätte man sicherlich anders machen können. Ja. Ein anderer Prozessor, ein bisschen stärkerer Prozessor, aber es ist gerade noch so an einem akzeptablen Niveau. 6,3 Zoll, auch das gerade so akzeptabel von der Größe her, wie ich finde. Normalerweise würde ich ja keine Geräte mehr unter 6,5 Zoll, aber okay, ne? Die AI Triple Kameras, das typische Gespann 64 Megapixel, 20 Megapixel, 8 Megapixel, ohne Angabe jetzt, was da genau für Linsen verbaut sind. Zumindest sehe ich das jetzt nicht hier auf der Vorderseite. Ich muss nochmal gucken. Vielleicht, also im Shop meine ich. Vielleicht hier auf der offiziellen Webseite, dass ich da noch was finde mit der Ausstattung von den Kameras. Nö, halten sich da ziemlich bedeckt, was natürlich nichts Gutes bedeutet. Aber wie gesagt, Kamerafon, hier steht es genau, 64 Megapixel AI Hauptkamera, Sony 20 Megapixel Night Vision Kamera, genau, das war doch wichtig, denn diese Nachtsichtkamera ist nicht etwa diese Nachtfunktion, die es da gibt, sondern eine echte Nachtsichtkamera, bei der ihr quasi in Dunkelheit noch Fotos machen könnt, die ihr und Sachen sehen könnt, die ihr mit dem normalen bloßen Auge nicht sehen könnt. Also richtig für Nachtaufnahmen, zum Beispiel im Wald, wilde Tiere und so weiter. Ja, Geocacher, ne, auch entfernteste Reflektoren mit Infrarotlicht anstrahlen und ihr kann die sofort erkennen. Ja, Wahnsinn. 8 Megapixel Weitwinkelkamera und eine 8 Megapixel Makrokamera. So, jetzt müsst ihr mal erklären, Moment mal, was ist das? Wieso Triple-Kamera und dann vier Dinger? Klar, die 8-Megapixel-Weitwinkelkamera ist gleichzeitig auch die Makrokamera. Also kein Hexenwerk. So, was haben wir noch? 65 Watt Fast-Charging. Auch das ist natürlich für diese Preisklasse fantastisch. Wie gesagt, normalerweise kostet das Gerät $399. Im Momentan ist allerdings Aktion im Doogee Store für $359,99, ja, also $360, ne, also nochmal günstiger. RAM habe ich schon gesagt, an der Seite ist der Fingerprint-Sensor, NFC hat es verbaut und, ihr werdet es kaum glauben, kommt mit Android 12. Android 12. Gut, eigentlich müsste jetzt mit Android 13 kommen, aber ne? Okay, ne, lassen wir das mal gut sein. Ich habe jedenfalls noch kein Android 12 von meinem OnePlus. So. Corning Gorilla Glass, auch da gibt es, glaube ich, nichts zu deuteln. Wie gesagt, es ist etwas dicker, was ich ganz gut finde. Es ist robust. Das Ding wird nicht so in der Mitte durchbrechen. Wie das OnePlus 10T. Sorry, OnePlus kriegt heute richtig auf die Schnauze, ja, ich weiß. Hat ein FM-Radio noch integriert. Keine Ahnung, ob das interessant ist. Aber für mich sehr interessant ist der GPS-Support mit normalen GPS-Satelliten, GLONASS, Galileo und Beidou. Vor allem Galileo-Support. Hab's letztens wieder bei der letzten Geocaching-Tour gemerkt, ja. Die Geräte, die kein Galileo haben, sind momentan in manchen Waldgebieten vollkommen daneben, was die Koordinaten betreffen, aber vollkommen daneben. Es ist unglaublich. Während das Gerät, und das war sogar ein spezielles Garmin Outdoor-Navigationsgerät, speziell für Geocaching, also sollte ziemlich genau sein. Tja, sorry, mein Galileo-Smartphone war so viel genauer, unglaublich genau. Und der Garmin hätte 40, 50 Meter weit weg den Punkt angezeigt, also nicht brauchbar mehr. Und so sieht man, wie wichtig, immer wichtiger Galileo wird, denn die GPS-Satelliten, die sind langsam, aber sicher, ja, in die Jahre gekommen. Ne? Okay, Bluetooth 5.1 ebenfalls vorhanden und ich denke, das spricht dann für sich. Es sind auch alle Frequenzen enthalten, die benötigt werden. Für Deutschland ist es natürlich für O2, ehemals E-Plus, T-Mobile und Vodafone geeignet. Gute Sache also. Was sollen wir denn hier noch sagen für 360 Euro aktuell? Der Wahnsinn, ich weiß es nicht, aber es ist ja momentan, liegt es ja noch nicht an. Ich weigere mich ganz einfach momentan noch ein anderes Gerät zu holen, weil ja, da bin ich mit mir selbst eben im Clinch. Am liebsten würde ich das OnePlus jetzt gar nicht mehr benutzen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich eine Verschwendung. Ich warte jetzt erst nochmal ab. Aber für nächstes Jahr definitiv, spätestens im Januar nächsten Jahres, wird ein neues Gerät fällig. Allerdings wird dann das Doogie eben auch schon wieder veraltet sein. Von daher müssen wir dann ein anderes holen. Aber wenn ihr gerade eins sucht, das ist übrigens das, was ich auch schon letzte Woche erwähnt habe, mit RGB-Licht da hinten, sodass ihr eben das schön personalisieren könnt und auch mit RGB-Leuchtdioden einstellen könnt, zu sehen, wer anruft. Also besser als dieses Glüh von dem Nothing Phone One, weil hier könnt ihr nämlich nicht nur nach Patterns gehen, wie das aufblitzt. Die sind relativ schwierig zu merken, meiner Meinung nach, sondern ihr könnt auch Farben zusätzlich noch einstellen, um dann zu sehen, die Farbe, also bei Blau ist es eben der, bei Rot ist es der und so weiter und so weiter. Ne? Ganz cool. So, Lenovo hat auch ein neues Smartphone vorgestellt, das Lenovo Legion Y70 oder Y70. Das ist jetzt in China auf den Markt gekommen als billigstes Snapdragon 8 Plus Gen 1 Phone überhaupt auf dem Markt. Und das liegt bei Preisen ab $435. Natürlich dann mit 8 GB RAM, 128 GB Storage. Die größte Version mit 16 GB RAM und 512 GB Storage bei $625. Das sieht man mal wieder. Es geht doch, wenn man will. Ne? Auch wenn es eben diesen Snapdragon 8 Plus Gen 1 drin hat, ist es, ja, naja, dann doch ein guter Preis. Ne? Er hat ein 6,67 Zoll Display, OLED 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 1500 Hertz Touch Sampling Rate, Android OS 12, aha, ist tatsächlich drauf, ja, ja. 16-Megapixel-Kamera Front-Facing, hinten 50-Megapixel-Hauptkamera, 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und ein 2-Megapixel-Tiefensensor. LPDDR5 RAM und UFS 3.1 Storage, das heißt, der Zugriff auf den Speicher und auf das RAM ist ziemlich fix. 5100 mAh Akku und das Ganze ist auch eingestuft als Gaming Phone. Damit sind natürlich auch die technischen Daten gerechtfertigt. Zu dem Preis ist es natürlich phänomenal, aber ich habe wenig Hoffnung, dass dieses Gerät außerhalb von China rauskommt, zumindest nicht zu diesen Preisen. Das ist ja üblich so, dass die Yuan-Preise umgerechnet in Dollar immer sehr gut ist. Wenn dann die auf den europäischen Markt kommen, dann ja, ist immer noch ein bisschen was dazu, ein paar hundert Dollar, ne, klar. Sehr schade, aber okay, sonst kann man es ja machen. Gut, aber Lenovo hat an etwas gedacht, denn ist ja ein Snapdragon-Prozessor drin und deswegen haben die gleich die passende Hülle dazu geliefert, die kühlt. Eine neue Art von Konstruktion, ein Gelpack, das in der Hülle integriert ist und das dann eben die Hitze besser ableitet. Bis zu 3,6 Grad soll die Außenseite des Smartphones dann kühler werden. Natürlich merkt man das eh nicht, weil die Hülle drum ist. Aber es kühlt eben das Gerät und für $10 kann man eigentlich nichts falsch machen, aber man sieht, wie massiv die Probleme sind, ja, die Bratpfannen unter Kontrolle zu bekommen. Und naja, da muss halt auch mal so eine spezielle Hülle herhalten dafür dann. Ne? Dennoch denke ich, ist das Gerät für den Preis natürlich unschlagbar günstig und da würde ich auch keinen Augenblick zögern, das zu holen, selbst mit einem Snapdragon-Prozessor drin. So extrem schlimm ist es ja jetzt auch wieder nicht. Ich bin zwar der Meinung, dass MediaTek hier meilenweit voraus ist, Snapdragon, aber das hat im Endeffekt, es ist es nur marginal und ja, wenn es dann halt mal heißer wird und runtertaktet, ja, bei dem Preis kann man das durchaus verkraften, sage ich mal so. Ist halt immer alles relativ, ja. Wenn das Gerät 1299 kostet, ist es für mich undenkbar, dass das Gerät auch nur eine Sekunde runtertaktet wegen Überhitzung. Aber für 639 Dollar mit 16 GB RAM, ein halbes Terabyte Storage, bin ich da gern bereit, das mal zu akzeptieren. Ja, MediaTek indessen hat neue Prozessoren vorgestellt. Also, die haben eine ganze Reihe von Prozessoren vorgestellt. Nicht nur für Smartphones, sondern zum Beispiel auch für Router. Ja, aber das hat mich jetzt nur am Rande interessiert. Wichtiger war die Vorstellung von dem ersten 5G-NTN-Satelliten-Mobile-Phone-Prozessor. Damit werden Versuche gemacht. Der ist noch nicht offiziell auf dem Markt, aber es wurde jetzt eben angekündigt. Das ist der absolute Hammer. Ein 5G NTN heißt Non-Terrestrial Network und mit diesen Chips ist es möglich, direkt mit dem Smartphone Internetsignale vom Satelliten zu empfangen und zu senden. Direkt. Also richtig hammermäßig, ja, fantastisch. Und wer also die Funktechnik für Satellitenkommunikation kennt, weiß, wie fantastisch das tatsächlich ist. Es gibt noch kein fertiges Gerät dafür, das würde ich auch gern mal sehen, denn zumindest die Antenne müsste dann etwas deutlicher zu sehen sein. Man kennt das noch von den alten Iridium-Smartphones, die ja eine deutlich sichtbare Antenne hatten, denn irgendwie muss ja physisch die Verbindung hergestellt werden können zu den Satelliten. Aber da hat sich einiges getan und mittlerweile kann man auch das ganze Smartphone quasi als Antenne benutzen. Und von daher bin ich schon mal gespannt, wie dann die ersten Modelle mit diesem Chip drin aussehen. Aber man sieht, MediaTek forscht in allen Bereichen und bringt Prozessoren immer wieder neu heraus, die eben der Konkurrenz voraus sind. Auch bei dem MediaTek Pentonix 700 SoC, der ebenfalls vorgestellt wurde, das ist ein Prozessor, der speziell für 4K-TV-Geräte konstruiert wurde und spezielle Funktionen für diese bietet, zum Beispiel ein AI-Image-Enhancement, Dolby Vision IQ und etliche andere Funktionen, die speziell für Smartphones, Smart TVs oder überhaupt für 4K TVs wichtig sind. Ja. HDR10 Plus beispielsweise unterstützt das auch. Ja. AI Super Resolution, AI Picture Quality, die Object Recognition Technology ist ebenfalls vorhanden. Also damit kann dann ein Hersteller optimal die Qualität für die entsprechenden Szenen bestimmen. Wenn man da eine intelligente Software hat, dann wäre eine unglaubliche Bildverbesserung möglich. Beispielsweise ja, ruhiges Bild mit simplen Objekten kann dann statisch sein. Ja, statisch. Es ist einfach fantastisch, ja. Während dann zum Beispiel komplexere Szenen mit viel komplexen Objekten dann eben genau nicht statisch gehalten werden, da würde das dann wieder seltsam aussehen, ja. Also das ist ganz, ganz interessant, kommt dann eben nur auf den Hersteller an. Natürlich unterstützt der Chip auch eine 144 Hertz Variable Refresh Rate, also VRR, und hat auch Picture-in-Picture und so weiter. Also mit diesem Prozessor ist es quasi möglich, drumherum ein TV-Gerät aufzubauen, ohne viel weitere Prozessor-Hardware-Komponenten in dem Sinne von ausführenden Dingern. Natürlich sind dort noch unendlich viele Schaltkreise nötig, ganz klar, aber das ist eben so ein kompakter All-in-One-Chip, der eben die wichtigsten Funktionen vom Smart TV übernehmen kann. Also fantastisch. Und auch dieser Prozessor wird sicherlich in vielen Geräten in den nächsten Jahren eben den Einsatz finden. Das ist ja auch eine Domäne von MediaTek. Die sind in sehr vielen Geräten drin, aber ziemlich verborgen. Kaum jemand nimmt es wahr, aber MediaTek-Prozessoren sind fast überall in vielen elektronischen Devices zu sehen. Selbst die Fire TV-Geräte haben oft diesen MediaTek-Chip drin. Ja. Also es ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. So, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, würde ich schon sagen, Thema der Woche. Ja, ne? Android 13 ist offiziell hier. Und hat bereits vor 6 Tagen begonnen mit der Auslieferung an die Pixel-Geräte. Samsung ist nicht lange hinterher. Also bei Samsung wird es wohl auch noch möglicherweise diese Woche die ersten Updates ausgeliefert werden an Smartphones. Samsung ist wirklich gut. War da nicht sogar was, dass sie noch vor Google, aber das weiß ich jetzt nicht, habe ich das nicht bestätigt bekommen, aber mal schauen. Diese Woche müsste auf jeden Fall bei einigen Samsung-Usern bereits das Update eintreffen. Genauso wie für die Pixel-User. Alle werden da wahrscheinlich nicht erfreut sein, komme ich gleich nochmal dazu. Man sieht, die Update-Versprechen von Google halten auch. Ja, bis jetzt und Google muss nur aufpassen, dass sie das auch nicht versemmeln, denn da ist im Vorfeld schon was passiert. Zunächst mal wurde ein Android 13 Update angekündigt, dann war es aber nur ein Android 12 Update, also ein Sicherheitsupdate von Android 12. Das hat sich überschnitten, da hat sich Google mittlerweile auch entschuldigt dafür und liefert jetzt tatsächlich die Version 13 aus. Leider konnten einige Pixel-Benutzer nach dem Android 13 Update nicht mehr mit Wireless das Gerät laden. Das hätte ich jetzt natürlich noch nicht mal bemerkt, weil ihr wisst es ja, also ne? Wireless ist sowas. Naja, aber Auf jeden Fall, einige hat es natürlich sehr, sehr geärgert, wenn man natürlich die Funktion einsetzen möchte und dann auf einmal verschwindet die Funktion nach dem Update, ist schon ziemlich heftig. War keine Absicht natürlich, das ist ein Bug. Aber was anderes ist da, was noch erschwerend hinzukommt, nämlich dass es keine Möglichkeit mehr gibt, das Gerät wieder down zu graden. Das heißt also, nach erfolgreichem Update auf Android 13 ist es nicht mehr möglich, auf Android 12 zurückzukommen. Und das ist deswegen so, weil der komplette Bootloader in den Google Pixel-Geräten mit einer neuen Version überschrieben wird und dieser kann kein Android 12 booten. Ich sehe zwar da jetzt eigentlich kein großes Problem drin, wenn denn das Update 100% funktioniert hätte. Hat es jemals irgendein Update 100% funktioniert? Aber ihr wisst, was ich meine. Nur, dass da jetzt eben schon wieder Bugs auftreten, macht es natürlich nicht besser, dass diese Funktion nicht mehr vorhanden ist. Denn wenn man jetzt eben feststellt, ups, ich bin von dem Problem betroffen, dann hat man Pech gehabt. Da muss man warten, bis eben ein Fix kommt. Und man kann nicht mehr die alte Version wieder drauf machen. Geht nicht. Und von daher ist es natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, dass das Update gekommen ist. Wisst ihr, diese ganzen Probleme, was da aufgetaucht sind, erstmal ist es nicht bei allen so. Ja. Es sind nur bei einigen Usern. Also keine Panik auf der Titanic. Aber zusätzlich sind diese Probleme, ja, zumindest für mich, also nicht so wichtig, dass ich jetzt auf das Update verzichten würde. Also wenn jetzt heißt, okay, Wireless Charging könnte Probleme geben, ich würde es riskieren, weil ich es eh nicht nutze. Ne? Aber ansonsten, ja, ist natürlich hier schwierig. Allerdings müsst ihr verstehen, das macht Google jetzt nicht, um die User zu ärgern mit diesem Bootloader, sondern er ist offenbar notwendig. Und das bedeutet auch nicht, dass es bei allen Anbietern von Smartphones so sein muss, dass man nicht mehr zurück kann. Das hängt wohl auch von den Smartphones selbst ab. Ja? Aber bei den Google Pixel ist es jedenfalls so, dass da ein Bootloader installiert wird, der kein Android 12 mehr verarbeiten kann und den Bootloader kann man eben auch nicht mehr ändern. Ja. Android 13 hat eben auch einige neue Sicherheitsfeatures bekommen. Das dürfte Schwierigkeiten geben für einige Programme. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Das wären dann diese Probleme, die etwas deutlicher sind. Ich kann es ja eigentlich gleich sagen. Und zwar geht es da zum Beispiel um die Banking-Apps wieder. Das ist aber auch nichts Neues. Das gibt es eigentlich bei fast jeder Major-Android-Version, dass da erstmal bestimmte sicherheitskritische Anwendungen nicht mehr laufen, bis die App-Anbieter eben ein Update bekommen. Das ist halt der Preis dafür, wenn man eben entweder schlecht programmierte Apps anbietet, oder aber so viel Sicherheit einbaut, dass die Software gerade noch so läuft. Ja, wenn dann eine kleinste Änderung am System erfolgt, dann läuft die Software nicht mehr, muss man eine neue Version bringen. Ja, also dann halt einfach mal den Banken auf die Füße treten und sagen, ich möchte jetzt eine neue Version haben für ein aktuelles Betriebssystem. Warum ist sie noch nicht draußen? Ja, und soll ich das Konto kündigen oder was? Ja, und so weiter. Dahingegen hat man bei Android 13 eben noch mehr Features. Ja, also ganz kurz, und diese Sicherheitsfunktionen sind immer ein großes Problem natürlich. Auch hier wird bei Android 13 der Nutzer wieder ein kleines Stück weit eingeschränkt. Das ist zwar nicht so massiv, wie zuerst vermutet, aber es ist halt doch so, dass schon wieder mit den Rechtevergaben die Schrauben angesetzt werden und inwiefern zum Beispiel jetzt wieder File-Manager-Apps davon betroffen sind, wie es aussieht mit der Sideloading-Installation von Apps, ob das jetzt nochmals komplizierter geworden ist. Es wird ja immer weiter die Schrauben da angezogen, ja, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Jedenfalls in Android 13 ist es jetzt möglich, auch die Nicht-Google-Apps optisch anzupassen an die Themes, die man eingestellt hat und Farben, die man eingestellt hat. Das ist ein Eingriff von dem System, was ich allerdings ganz gut finde, denn damit kann man auch ein einheitlicheres Erscheinungsbild im Phone nutzen. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich, wenn man kriegt ein schönes neues Design von Google geliefert und die ganzen alten Apps sehen genauso aus wie vorher auch. Das ist natürlich dann frustrierend. Wenn man auch nur den geringsten Wert auf einheitliches Design legt, ist das absolut undenkbar. Etwas, was Apple ziemlich früh schon erkannt hat. Und ich finde gut, dass das jetzt auch hier halt notfalls dann eben mit Gewalt ein Weg von Google gefunden wird, die Apps optisch passend zum Betriebssystem zu machen, ja, wenn die Anbieter sich einfach permanent nicht an die Designvorgaben, Richtlinien halten. Das ist ihr gutes Recht, aber dann, tja, ist es eben nicht gut für die Usability von dem ganzen Smartphone. Auch gut finde ich, dass man jetzt Sprachen festlegen kann, individuell für einzelne Apps. Das finde ich äußerst gut und sehr, sehr nützlich. Ich habe ja immer so die Frage, soll ich das Handy jetzt wieder in Englisch stellen oder soll ich es in Deutsch stellen? Gibt es Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind klar bei den Apps, die für den deutschen Markt zum Beispiel angepasst sind. Da wäre es natürlich gut, wenn die auch in Deutsch nutzbar sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Mehrzahl an Apps, die eigentlich für den englischsprachigen Bereich gedacht sind. Ja? Und da es ist einfach meilenweit besser, wenn man das auf Englisch stellt. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, ob es noch Unterschiede gibt in Play Store. Früher war das oft so, wenn man den Play Store in Englisch gestellt hat, hat man wesentlich mehr Apps angezeigt bekommen. Vielleicht haben jetzt die Hersteller auch, also die App-Anbieter auch spitz bekommen, dass man einfach auswählt, alle Sprachen sollen das installieren können, auch wenn die App in Englisch ist. Ich sehe eigentlich hier bisher keine Probleme mehr. Selbst wenn man sich umstellt auf Deutsch, finde ich eigentlich alle Apps noch. Und das war früher eben nicht so. Vielleicht haben die App-Anbieter wenigstens da was gemerkt. Naja, geht ja auch ums eigene Geld dann. Ja, ein neuer Media Player ist ebenfalls drin bei Android 13. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Wahrscheinlich etwas, was mich am allerwenigsten interessiert. Ich bin durch mit Google Music oder wie das auch immer jetzt heißt, YouTube Music, keine Ahnung. Der Media Player für Dateien, die auf dem Gerät sind, weiß ich gar nicht mehr, weil da benutze ich Mixplorer eigentlich die ganze Zeit bis heute. Ja, aber das werde ich euch dann noch später erklären. Und von daher, ja, was so Shrug halt, ne? So, keine Ahnung, was weiß nicht, Schulterzucken, ne? Ja, Bedtime-Mode kann man jetzt besser einstellen. Ich weiß nicht, warum man überhaupt im Bett das Smartphone benutzen sollte, aber man kann jetzt das Wallpaper dann so dimmen und Dark-Theme einschalten lassen und so weiter. Ich habe einen guten Tipp für euch. Wenn ihr im Bett seid, schaltet einfach das Smartphone aus, dann schlaft ihr besser. Android 13 bringt auch noch weitere Sachen beim Sharing. Also den Zugriff, Sharing ist eigentlich der falsche Ausdruck, was der Zugriff von Apps auf die Medienbibliotheken betrifft. Das finde ich ziemlich interessant. Wenn bisher zum Beispiel irgendeine App auch nur ein Foto einbinden möchte, dann muss die App Zugang bekommen also auf alle Mediendateien auf dem Gerät zugreifen zu können. Und damit sind natürlich auch Videos, ja, bestimmte Dokumente, Musikdateien, und vieles mehr Bilder davon betroffen, auch wenn ihr nur eben zum Beispiel, was weiß ich, eben ein Bild oder ein Video anblenden wollt, ja, müsst ihr auf alle anderen Medien auch den Zugriff gewähren. Damit ist jetzt Schluss. Man kann jetzt spezifische Fotos und Videos auswählen, auf denen die App Zugriff hat. Das ist doch mal was. Also das ist eine wirklich deutliche Verbesserung. Allerdings, hoffentlich gibt es da eine Funktion, ne? Alles freigeben, sonst werden viele Apps nicht mehr richtig funktionieren können. Das wäre natürlich auch wieder schade. Das ist eins von diesen Sachen, wo ich gesagt habe, die Sicherheitsfunktionen werden zwar verstärkt, aber dafür wird auch eben die Gefahr größer, dass dann bestimmte Apps nicht mehr funktionieren oder die Nutzung des Gerätes weiterhin verkompliziert wird, bis zum Punkt, wo man dann sagt, ah nee, ich nehme dann lieber die Google-App XX und die hat sowieso Zugriff, das habe ich schon freigegeben, als ich das Handy eingerichtet habe, die fragt dann auch nicht mehr und das ist alles wunderbar. Also da bin ich noch nicht so begeistert davon, aber auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wenn man regulieren kann, auf was die App überhaupt Zugriff haben soll. Ja, also, naja. Ja, der Zugriff auf das Clipboard ist auch ein Ärgernis immer gewesen, denn wenn man zum Beispiel etwas ins Clipboard kopiert hat, ja, Passwörter beispielsweise, werden sehr oft kopiert, ne, Login-Daten in das Clipboard, dann können andere Apps zugreifen auf diese Zwischenablage, ja, auf dieses Clipboard. Und das ist schon ziemlich heftig. Ja. Also ich meine, wenn ihr da eine Bad App, ja, eine schlechte App installiert habt und kopiert da eure Passwörter munter in das Clipboard, um die einzutragen in die Login-Formulare von der Website beispielsweise, dann können das solche Apps im Hintergrund auslesen, ja, und sammeln. Ja, äußerst übel. Das ist dann eben auch jetzt beendet worden. Jetzt kann man diesen ungewollten Zugriff auf das Clipboard versperren, ja, und somit wird das Clipboard einiges sicherer werden. Ja. Android 13 hat auch noch weitere Funktionen implementiert, um die Benachrichtigung besser zu managen. Dass man eben nur diese Benachrichtigung kriegt, die man auch will. Das halte ich immer für sehr, sehr kritisch. Das hat in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass Leute einfach keine Nachrichten bekommen haben, weil sie an irgendeiner Stelle eine fehlerhafte Überlegung gemacht haben und gesagt haben, okay, ja, ich richte hier mal so eine Prioritätendings ein und ich möchte von 18 Uhr bis ja, morgens 7 Uhr nur ganz wichtige Nachrichten haben. Tja, was sind denn wichtige Nachrichten, ne? Tja, bis so eine AI trainiert ist, dauert das eine Zeit lang. Da gehen einem viele Nachrichten verloren und bei Drittanbieter-Apps, ja, ist es noch schlimmer. Und dann kann es auch mal sein, dass man jemand anchattet, ne, wo mal was ganz Wichtiges ist und man kriegt keine Antwort. Und warum? Ne? Weil das Gerät einem gar keine Nachricht gibt. Ja, so sieht es aus. Und das ist natürlich sehr, sehr unbefriedigend für beide. Das ist eine Sache, muss ich sagen, die sollten dringendst überarbeitet werden. Aber es gibt halt noch andere Gesichtspunkte, beispielsweise eben die Notifications von Apps direkt. Und da wiederum ist es ganz anders. Fast jede App, die man installiert, bringt irgendwann solche wunderbaren Nachrichten, wie zum Beispiel, ne, deine Energie wurde aufgeladen, ja. Oder neue Charaktere bei Princess Connects Redive verfügbar, ne. Und die können auch mehrmals am Tag kommen. Und die können so richtig nerven. Natürlich, man kann hingehen, kann diese Benachrichtigung abschalten. Entweder in der App, was meistens nicht funktioniert. Da müsste man eigentlich dagegen vorgehen, gegen diese App-Entwickler, die diese Funktion anscheinend bewusst nicht richtig implementieren. Oder aber man geht hin, und das ist die sichere Methode, in den Einstellungen für die entsprechende App und verhindert dort einfach alle Notifications von dieser App, und dann ist Ruhe, dann wird diese App nie mehr auftauchen in den Notifications. Wunderbar. Allerdings ist das halt auch wieder so eine Geschichte. Diese Funktion abzustellen war eben nicht ganz so trivial, wie sich das jetzt anhört für manche User. Die haben das einfach nicht geschafft, diese Notifications abzuschalten. Und jetzt muss also man explizit die Erlaubnis dafür geben, einer App, um Notifications zu senden. Wenn man das nicht macht, wird keine Notification angezeigt von dieser App. Also quasi aus einem Opt-out wurde ein Opt-in. Das ist für einige Nutzer ganz gut, aber mein lieber Scholli, da sehe ich schon wieder ein massives Problem auf uns zukommen. Wenn ein unbedarfter Nutzer gefragt wird, ob er der App erlaubt, Benachrichtigungen anzuzeigen, dann macht man instinktiv als unbedarfter Nutzer, nein, natürlich nicht. Ja? Ich will nicht haben, dass mich die App zuspammt. Wenn man das macht, war es das dann zum Beispiel beim Messenger, dann kriegt man keine Benachrichtigung, wenn eine Nachricht eingeht. Oder wenn eine E-Mail kommt im E-Mail-Programm oder ähnliches. Ganz, ganz schlimm, ganz, ganz problematisch und hat sich in der Vergangenheit immer wieder bewahrheitet leider, dass eben es schlecht ist, wenn man zu viele Zugriffsrechte abschlägt. Denn, irgendwann bringt die App dann nichts mehr, nicht mehr das, was sie eigentlich tun soll. Gut, dann gibt es noch Special Audio, Spatial Audio, ganz komischer Ausdruck, muss man aufpassen, wie man es betont. Das heißt, mit entsprechend dafür ausgelegten Kopfhörern, kann man dann zum Beispiel die entsprechende Richtung von einem Ton orten, wenn man den Kopf dreht. Ja, also so richtig, ihr könnt euch quasi dann in diesem Audioraum mit eurem Kopf bewegen. Das ist eine ganz fantastische Sache. Natürlich braucht man dafür spezielle Kopfhörer. Ne? Aber das ist jetzt eine Funktion, die auch integriert ist. Was gibt es denn noch? Und es gibt eine bessere Anbindung an Chromebooks für Benachrichtigungen beispielsweise. Und Android 13 hat jetzt auch offiziell das Bluetooth Low Energy Audio implementiert, das eben auch nicht nur, wie der Name eigentlich suggerieren sollte, weniger Energie verbraucht, sondern es ist eigentlich ein Lower Latency. Ja, das heißt, hier hat man also eine bessere Synchronisation zwischen der Tonquelle und dem Bild beispielsweise, falls man Videos anguckt. Ja, bei Musik hören ist das jetzt nicht unbedingt so wichtig, aber wenn man etwas hat, wo auch noch visuell ist, und hat dann über Bluetooth hier den Sound verbunden über Bluetooth-Kopfhörer, dann ist es natürlich nervig, wenn auf einmal das nicht mehr übereinstimmt mit dem, was man auf dem Bildschirm sieht. Ja? Und hier wurde das dann jetzt extra integriert. Sofern natürlich die Geräte das auch unterstützen, ganz klar. Eine Funktion, die eigentlich von KDE Connect auf alle möglichen Geräte schon implementiert ist. Wenn man jetzt zum Beispiel Inhalte kopiert, wie zum Beispiel URL, ein Foto oder sowas, kann man das einfach auf das Tablet einfügen, im Tablet einfügen. Ja, wie gesagt, das kann man mit KDE Connect zum Beispiel jetzt auch mit jedem Smartphone ab Android, was weiß ich, 8 oder so schon oder sogar noch früher tun, kein Problem. Also wenig überraschend jetzt, dass das möglich ist. Multitasking möglich, auf dem Tablet einfacher als bisher. Ja. Was diese Tablet-Funktion, gut, ich meine, das ist jetzt ein bisschen Pipifax, ne? Aber es gibt noch viele andere weitere Funktionen, HDR-Video-Support, Native-Kamera, einen neuen Support für HDR-Video für Third Kamera-Apps, so, ja, ein Media-Output-Switcher, ich hoffe, das spreche jetzt richtig aus, ein Braille-Display, ja, Blindenschrift-Display für Talkback, ja, also Unterstützung von diesen, ja, also dass man, das ist ja, das fühlt ihr ja, ne, und da gibt es solche Interfaces, und die zeigen dann entsprechend die, ja, ich glaube, das ist sowas wie ein Alphabet, ja, so ein geschriebener, also Buchstaben sozusagen, umgesetzt in fühlbare Punkte, Dots, ja, die muss man halt lernen, ganz klar, ist eine eigene Schrift, wenn man so will. Und diese Displays können jetzt direkt angesteuert werden von Talkback, und ich denke, das ist eine gute Funktion. Ja, und eben viele Kleinigkeiten, die eben unter der Haube noch verbessert werden. Von daher ist das Android 13 insgesamt das, was ich bisher gelesen habe, ja, bis ich das ausprobieren kann. Das wird noch ein bisschen dauern. Vielleicht, wenn Android 14 rauskommt, kriege ich dann vielleicht Android 13 irgendwie. Aber ja, das, was ich bisher gesehen habe in Berichten und so weiter, es sieht es so aus, als ob Android 13 wirklich ein vernünftiges Update wird oder ist, dass sich auch lohnt, auf die Geräte zu installieren. Es ist jetzt nicht der Riesenumschwung wie bei Android 12 natürlich, weil das Design bleibt größtenteils gleich. Also was ist größtenteils, bleibt eigentlich gleich. Es sind nur minimale Änderungen, was da gemacht wurden. Und das ist auch richtig so, denn eben, wie gesagt, die letzte große Designänderung war ja erst bei Android 12. Und somit ist das quasi wie ein Wartungsupdate von Android 12 plus noch etliche Funktionen, die wirklich nützlich sind und die auch User vermisst haben in Android 12. Und von daher absolut empfehlenswert, wenn ihr Banking-Apps drauf habt oder andere DRM-gedongelte Apps, ja, dann solltet ihr genau gucken, was der Anbieter dieser Apps euch vorschlägt, oder ob diese App dann auch tatsächlich kompatibel ist mit Android 13, sonst könntet ihr eventuell für eine Zeit lang ohne Funktion in dieser App dastehen. So. Damit sind wir durch mit den Themen und ich komme zur App der Woche. Und warum ich eben gesagt habe, bisher habe ich immer den Mixplorer als Medienplayer benutzt, bis heute. Das ist deswegen so, weil ich habe eine neue App der Woche gefunden und die nennt sich Casio Player. Wie bin ich denn darauf gekommen? Ich habe bewusst nach so einer App gesucht und ich bin froh, dass ich die auch gefunden habe, denn ich verfolge manchmal den Stream vom Hideo Kojima. Ja, ja, ja, genau, der Hideo Kojima. Ne? Der hat immer mal wieder Bilder von seinem MP3-Player von Sony. Und das ist ein offizieller Walkman-MP3-Player von Sony. Der ist auch extrem teuer, ich glaube, kommt um die 800 Euro. Ja, ist natürlich soundtechnisch, ja, also Nonplusultra und so weiter, ne, klar. Ich meine, er hat ja genug Kohle, ne? Also gut, aber das Design beim Abspielen von Musik hat mich einfach umgehauen. Ich habe gesagt, das sowas möchte ich auch haben. Ja, das ist einfach super. Das sieht nämlich so aus wie eine normale Kompaktkassette. Ja, ja, wenn ihr jetzt nicht wisst, ne, was eine Kompaktkassette ist, dann seid ihr wahrscheinlich jüngeren Produktionsdatums, ja, also so eine richtige Kassette mit einem Band drin, das dreht sich, ja, wenn man Musik abspielt, anders kann ich es nicht erklären, ja, ja, wer mal Kontakt hatte mit so etwas, ja, der vermisst das eben bis zum gewissen Grad, dass diese Kassetten, ja, dass da nichts mehr zu sehen ist, wenn die Musik abgespielt wird, ja, also so. Das ist irgendwie schade. So konnte man immer sehen, ah, die Kassette dreht sich noch, ah ja, es läuft, ja, wunderbar. Tja, das sind halt alles solche unnötigen Sachen, die aber eben Spaß machen, zumindest wenn man sich schon eine Zeit lang dran gewöhnt hat. Jedenfalls diese Optik einer laufenden Kassette, wo auch dann auf dem Label draufsteht, was gerade gespielt wird. Ja, das gab es früher nicht, da konnte man nur, ne, eine Sache draufschreiben. Ja, analog, ne, so ein Filzstift, ja, und so hat man draufgeschrieben. Was ist da drauf? Ne? So, ja, hier, was weiß ich, neues Album, ne, Sailor Moon R, ne, zack, und das Album ist da drauf, fertig. Hier ist natürlich ein bisschen komfortabler, da kann man auch wählen, ob jetzt nur das draufstehen sollte oder ob auch immer der Titel angezeigt wird, was gerade gespielt wird auf diesem virtuellen Label der Kassette. Und tatsächlich wird euch eine laufende Musikkassette angezeigt. Und nicht nur das, ihr habt eine Auswahl, eine riesige Auswahl an Musikkassetten, die es tatsächlich gab. Oftmals sind natürlich hier Labels drüber geklebt über den Firmennamen. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, warum. Ja. Ich finde dir Sony-Kassetten, TDK ja, beispielsweise, viele BASF-Kassetten auch. Ja. Ja, BASF hat auch mal Kassetten hergestellt, ne, Tonträger, unglaublich. Und also von allen möglichen Marken. Ja. Die sind schon integriert, also die sind drin. Kostenlos zu eurer Verfügung. Ja. Wenn aber bei euch hier eine bestimmte Kassette eben nicht drin ist, dann gibt es noch solche Packs, die ihr kaufen könnt. Kassettenpacks mit noch mehr Designs an Kassetten, ja, optischen Designs an Kassetten. Die kosten jeweils, so ein Pack kostet jeweils 1,69 und haben unterschiedlich viele Sachen. Zum Beispiel der Chrome-Kassetten-Pack hat 15 weitere Chrome-Kassetten drin. Und wenn ihr jetzt sagt, was Chrome-Kassetten? Was hat denn das mit Google Chrome zu tun? Nix. Chrome war tatsächlich die Beschichtung von diesem Band. Es gab Metallkassetten, es gab Chrome-Kassetten, es gab Eisen-Kassetten. Also die Beschichtung quasi auf dem Tonband, und das wirkte sich auch auf den Klang aus, und natürlich konnte man nicht in allen Geräten alle Arten von Kassetten benutzen, ohne den Tonkopf mit der Zeit zu schädigen. Da gab es sehr viele Mythen, ja, die falsch waren damals, aber auch sehr viele Sachen, wo man hätte lieber drauf hören sollen, ja. Und dann wäre das vielleicht mit den Kassetten etwas mit weniger Bandsalat gelaufen. Zum Glück gibt es diese Probleme hier nicht, und die Kassetten haben auch keinen Einfluss auf die Soundqualität, sondern das ist nur rein optisch. Aber es ist einfach fantastisch, wenn man hier dann die Art von Kassetten, die man zum Beispiel mal genutzt hat, ja, tatsächlich wiederfindet, ja, auf diesen oder in dieser App dann, wenn man es da abspielt. Ich habe zum Beispiel sehr viele Maxl-Kassetten gehabt. Und ich sehe auch hier zum Beispiel diese Art von Maxl-Kassetten, die gibt es hier tatsächlich auch zum Beispiel zur Auswahl in dem Chrome-Pack. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es noch mehr. Da gibt es auch noch also diese Metallkassetten, die ich eben schon erwähnt habe. Aber auch nach Jahren zum Beispiel ein 90s-70s Erweiterungspack gibt es da, ebenfalls 15 weitere Kassettendesigns aus den 70ern oder dann eben aus den 80ern und so. Ach Gott, hier eine alte Universum-Kompaktkassette, unfassbar. Also richtig gut. Das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ne? Also irre. Ja, kenne ich einige Kassetten früher, die ich früher hatte. So einfach fantastisch. Ich finde, es ist super genial gemacht. Und ich werde mir da auch noch das ein oder andere Pack dazu holen. Man muss wirklich sagen, da hat der Entwickler auf jeden Fall optisch das Ganze richtig gut getroffen. Ja, und dieser Musikplayer ist aber auch, was den Player eben an sich betrifft, schon ziemlich cool und hat genau das Richtige gemacht. Er bietet nämlich mehrere Möglichkeiten an, die digitale Musik hier zu genießen, mit eben diesen Kasseneinblendungen, aber es gibt oben auch noch ein VU-Meter, ja, wo man also den Pegel genauer sehen kann. Da kann man natürlich drüber streiten, weil die Anzeige ist einfach nicht richtig. Ja, also Nicht richtig. Aber okay, das sehe ich mal so locker drüber. Ja, kann auch immer was mit den Geräten zu tun haben. Bei einigen Geräten scheint es vielleicht besser zu funktionieren. Also bei mir ist der Nullpegel schon im roten Bereich. Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht genau. Leider gibt es keine Einstellungsmöglichkeiten für den Pegel irgendwie anzupassen, die Pegelanzeige, aber ist jetzt nicht weiter tragisch. Dann unten gibt es natürlich auch noch eine Anzeige vom Album Art und eine moderne Anzeige vom Titel und von dem Album und von Interpreten und so weiter. Ja. Man kann etliches einstellen, aber es ist nicht zu überfrachtet. Das heißt, man kommt eigentlich relativ gut damit zurecht, sofort ohne weiteres. Besonders schön ist natürlich die Vollbildansicht der Kassette. Das ist auch der Modus, den ich hier dann hauptsächlich benutze bei diesem Teil. Und man hat auch nicht vergessen, dass man möglicherweise auch auf der Cloud ein paar Musikstücke liegen hat und nutzt deswegen den normalen Dateizugang vom Google-System, das heißt zum Beispiel, wer P-Cloud oder Google Drive nutzt, der kann direkt auf diese Sachen zugreifen und von dort die Musik abspielen, auch wenn dieser Player eigentlich ein Player ist, der Musikdateien auf dem Gerät abspielt. Dieser Player hat keinen Zugang zu Spotify, Amazon Music oder sonst irgendwas. Das ist ein Player für Musik auf euren Geräten. Ja, das mit dem Abspielen aus der Cloud, aus eurer Cloud, also wie gesagt, nicht aus diesen Diensten, das ist noch ein zusätzlicher Bonus, aber das ist eben für Musikdateien, die ihr tatsächlich habt. Ja, und nicht, was eben nur Streaming ist von irgendwoher. Das ist natürlich für mich dann eine Einschränkung, ganz klar. Ich höre ja fast alles über Streaming momentan, aber dennoch, seit ich den Server hier betreibe, sehe ich auch immer wieder, dass ich mal durchseppe auf verschiedene Songs, die eben auf meinem Server gespeichert sind. Und von daher ertappe ich mich, dass ich mir immer öfters mal wieder was auf das Smartphone lade und dann eben tatsächlich von MP3-Dateien und von Ogg-Vorbis-Dateien, von FLAC-Dateien das Ganze anhöre. Und ja, das ist dann ja, back to the roots vielleicht, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall macht es auch mal wieder Spaß. Vielleicht führt es ja auch dazu, dass ich wieder mehr MP3-Dateien kaufe. Ja, ja, mal gucken. Oder eher nicht. Ja. So müsste ich das Streaming wieder abmelden, sozusagen, weil 14,99 im Monat für Streaming bezahle ich natürlich nur dann, wenn ich es auch exzessiv nutze. Und bei mir ist exzessiv schon. Naja, ziemlich wenig, ne? Also, aber wenn ich es dann noch weniger nutze, dann wäre es sinnlos. Aber dann hätte ich wieder keinen Zugriff zu neuen Songs. Ja? Jedenfalls nicht ohne arm zu werden. Also, ihr seht, man muss immer alles aus beiden Richtungen sehen. Und ja, jedenfalls finde ich es gut, dass ich für die Offline-Dateien beziehungsweise für die MP3-Dateien, die ich besitze, dass ich hier dann einen Player dafür habe, der optisch wunderbar ist, der funktionell ist, der nach Folders einbinden kann oder auch nach Genres oder Artists, je nachdem, was für Informationen in diesen MP3-Dateien enthalten ist oder anderen Musikdateien. Wichtig dabei ist, dass die Playlist ein wenig, ja, wie soll ich sagen, gewöhnungsbedürftig ist, ja, weil ihr müsst alles, was ihr hören wollt, zuerst in die Playlist einfügen. Ja. Wenn ihr also einen Folder habt, also einen Ordner, auf dem zum Beispiel 10 Songs sind, dann reicht es nicht, wenn ihr jetzt einfach den Folder auswählt, dort auf den ersten Song klickt, dann wird nämlich nur dieser Song in die aktuelle Playlist kopiert und abgespielt. So ihr müsst die dann alle kopieren und die werden dann in diese Playlist rüber kopiert. Allerdings, wenn ihr das nicht immer wieder machen wollt, könnt ihr dann solche Playlisten auch abspeichern. Das heißt, ihr könnt euch eine große Playlist auch zusammenstellen, ja, und die dann abspeichern und dann einfach wieder die Playlist laden und dann habt ihr alle Songs beieinander. Also es ist ein Playlist-basierender Player, was ich etwas schade finde. Ich hätte mir gewünscht, dass er auch einfach direkt aus Folders abspielen kann. Dann hätte man nämlich alles einfach nur auf der Dateistruktur vom Smartphone machen können, alles schön in Folder packen, in Ordner packen und dort dann einfach in den entsprechenden Ordner gehen und klack, spielen. Hat natürlich auch ein paar Nachteile, aber ja, ich glaube, hier ist nichts für was, also hier gibt es nichts, was für alle die perfekte Lösung ist. Übrigens auch noch ein Equalizer eingebaut, der schön ist. Und der hat auch einen speziellen Bass-Boost-Modus, ja, und auch einen sogenannten Subway-Mode, ja, wo man einfach alles um 3 Dezibel erhöhen kann, ja, also bis die Ohren schlackern. Ne? Ja, also alles wunderbar, funktioniert richtig toll. Unter Android 11, unter Android 12 kann ich es dann noch mal probieren. Und dann war für mich die Entscheidung klar, das ist der Player. Alleine wegen dieser genialen Kassettenoptik werde ich wohl wieder mehr direkt MP3-Dateien hier auf meinem Smartphone hören, nur damit ich diesen Player benutzen kann. So genial ist das. Fantastisch. Ich würde mir wünschen, dass solche Dienste wie Amazon Music oder Spotify sowas einführen, aber pff, bei denen ist daran so gar nicht zu denken. Die können ja nicht mal eine vernünftige Benutzeroberfläche kreieren, um die Songs überhaupt abzuspielen, jetzt geschweige denn erwarten, dass sie sowas Geniales machen können. Aber naja, dafür gibt es ja diese Third-Party-Entwickler und vielleicht kann dieser Entwickler ja nochmal irgendwann sowas integrieren. Übrigens, wer Tablets hat, ja, der wird hier doppelt belohnt. Der kriegt hier nämlich ein richtiges Kassettendeck zur Verfügung gestellt, ja. Es ist einfach fantastisch. Kann ich gar nicht erklären. Guckt euch mal die Screenshots an. Haut mich von den Socken. Ja. Okay. Also, das ist KCO Player. Ja, tatsächlich wird das so geschrieben. KCO Player. Also CASSE-O-Player. Ja. Kostenlos im Play Store. Und ihr könnt euch Kassettpacks herunterladen. Noch ein Nöscher für jeweils 1,69 für 15 Kassetten. Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Links und weitere Informationen haben wollt zu den behandelnden Themen, ja, und das sind ja heute wieder mal ein paar, Android 13, ja, Doogie S89, Drama OnePlus 10, T, ja, und Drama von mir, da gibt es allerdings keinen Link, das war einfach nur so. dann könnt ihr das alles in den Shownotes finden, die findet ihr in eurem Podcast-Player, irgendwo müssen die sein zum Aufklappen und so weiter, oder sind auch schon auf dem Screen, wer weiß. Und natürlich auch die App der Woche dort verlinkt, wie eben schon gesagt. Vielen Dank jedenfalls, dass ihr zugehört habt. Und dann bleibt nur zu sagen, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.